Sie sehen also, die Wirkung unseres Unternehmens nach außen sollte moderner gestaltet werden. Heißt das, dass unsere PR-Maßnahmen veraltet sind? Ich würde nicht sagen, dass sie veraltet sind, aber meines Erachtens sind sie nicht ausreichend. So hat sich zum Beispiel unsere Werbung in den sozialen Medien durchaus bewährt, obwohl wir damit nur die internetaffine Kundschaft erreichen. Vernachlässigt wurden hier eindeutig unsere älteren Kundinnen und Kunden, die fast 50% ausmachen. Unsere hochwertigen Produkte brauchen ja durchaus eine gewisse Finanzkraft auf Seiten der Kundschaft. Werbung, die unsere älteren Kundinnen und Kunden erreicht, müssen wir dringend besser aufstellen. Bedeutet das, dass wir wieder Werbeanzeigen in den Tageszeitungen und einschlägigen Zeitschriften schalten? Da brauchen wir ein höheres Budget. Nicht unbedingt. Das Gros der Werbeanzeigen soll weitgehend online bleiben. Eine Kundenbefragung hat ergeben, dass unsere Anzeigen auf YouTube und in den sozialen Medien durchaus gut ankommen. Ein neues Konzept, das wir anvisieren, ist eine informative Pressearbeit. Das heißt, wir wollen die Printmedien dazu bringen, zu verschiedenen Themen Interviews mit uns zu führen oder Artikel über uns zu veröffentlichen. Solche Artikel müssen natürlich sachlich gehalten werden. Mit fundierten Informationen über unsere Produkte gewinnen nicht nur die älteren Kundinnen und Kunden mehr Vertrauen in uns. Aber lassen Sie uns noch weiterdenken. Auf der letzten Publikumsmesse haben wir festgestellt,